furchtbarsten Krieges und, das darf ich sagen, überdurchschnittlich hoher Blutopfer. Der Gesamt-SS haben hier ein beredtes Beispiel in Tausenden von Einzelfällen gezeigt, dass es eben nicht Terror ist, sondern dass es irgendetwas anderes sein muss. Ein Ethos und ein Recht, ein tief innerliches, germanisches, unserem Wesen entsprechendes Recht, was hier die Menschen zusammengeführt hat. Ich glaube, es ist richtig, wenn ich Ihnen, meine Herren, nicht irgendwie über ein großes Problem einen Vortrag halte, sondern wenn ich aus meiner Tätigkeit und von der SS und Polizei Ihnen das eine oder andere erzähle. Ich möchte mal als eines herausholen, die Gründung der SS. Im Jahr 1929 bekam ich vom Führer den Auftrag, die Schutzstaffel, damals 260 Mann, als Reichsführer SS zu übernehmen. Der Auftrag war sehr klar, umrissen. Er lautete, es sollte aus der SS eine Eliteformation für die Partei geschaffen werden, die in bedingungsloser Treue zum Führer und in bedingungslosem Willen das Leben einzusetzen, um den Schutz des Führers und der führenden Männer der Partei zu gewährleisten. Ich bin als ein zutiefst überzeugter Nationalsozialist und als Schüler des Führers an diese Aufgabe herangegangen. Als Nationalsozialist, der das Fundament der nationalistischen Weltanschauung, die Rassenfrage, begriffen hatte. Rassenfrage wurde damals von sehr vielen mehr nach der negativen Seite verstanden. Wenn man von Rassenfrage in den Jahren 29 und 30 in den Versammlungen sprach, sagt man, ihr Gott, das wissen wir schon, ihr mögt die Juden nicht. Dass es darüber hinaus, über dieser, ich möchte mal sagen, rassischen Sauberkeit in der Ablehnung des Juden hinaus eine unerhörte, große, positive Rassenfrage oder Rassenerkenntnis und Rassenwertung gab, das haben damals Tausende und Zehntausende nicht verstanden. Ich habe es einmal in einem entsprechenden Kreise ausgesprochen. Es haben vor allem eigentlich die nicht verstanden, die es angegangen hätte. Es hat zum Beispiel der Großteil des deutschen Adels nicht verstanden. Der Aristokrat, wie er sich nannte, war aufgrund der Verschiedenheit des Wertes und des Blutes, der eigentlich diese Weltanschauung hätte begrüßen müssen. Denn Nationalsozialismus in seiner Rassenerkenntnis ist ja die Lehre, dass nicht alle Völker gleich sind. Ist ja die Erkenntnis und der Ruf an dieses wertvolle germanische Blut, den der Führer und seine Partei durch über zwei Jahrzehnte in das deutsche Volk hat erklingen lassen. Die Zahl schwimmen lassen, haben Wert darauf gelegt, dass die Menschen wirklich als Auslese äußerer und innerer Art blieben und alle Proben und Belastungen aushielten. Ich war mir selbstverständlich darüber klar, dass ein gutes Aussehen allein noch nicht genügt, sondern dass hier durch dauernde Proben, durch dauernde Mehrleistungen, durch dauernde Belastungen, in der Belastung die Auslese erfolgen muss. In dieser Schutzstaffel haben wir abseits vom Blick der Allgemeinheit uns manches eigene Gesetz geschaffen. Wir waren von Anfang an Menschen, und das wird vielleicht sehr eigenartig klingen, des Rechtes. Trotzdem wir als Gestapo genau in den entgegengesetzten Ruf kamen und kommen mussten. Äußerlich. Im Jahr 1931, im Dezember 1931, wurde das Heiratsgesetz in der SS herausgegeben. Ich darf Sie bitten, die Zeit zu berücksichtigen. Heute sind Heiratsgesetze und Heiratsgenehmigungen Selbstverständlichkeiten. Heute ist das nicht mehr schwierig. Damals, im Jahre 31, bei einer Schutzstaffel, die vielleicht 20.000, 25.000 Mann zählte, war es ein Wagnis. Ich ging von der Überzeugung aus, es ist falsch, wenn ich Menschen besten Blutes in ganz Deutschland zusammenhole und dann aus Unverstand es zulasse, dass diese Menschen entweder Frauen heiraten, die erblich belastet sind, oder die keine Kinder bekommen können, oder wenn ich es zulasse, dass sie Frauen heiraten, die rassisch ihnen nicht ebenbürtig sind. Hier darf ich noch ein Wort dazu einfügen. Es gab damals Menschen, und es gibt sie vielleicht da und dort heute noch, die sagen, ja, das mit dieser Rassenfrage, mit dieser nordischen Rasse, das ist eine gefährliche Angelegenheit. Denn den Klassenkampf haben wir überwunden. Jetzt aber wird dadurch ein Rassenkampf in Deutschland entfacht. Ich darf Ihnen hier etwas sagen. Es gibt kein Ding auf dieser Erde. Es gibt keine Entwicklung. Es gibt kein Gesetz. Naturgesetz oder auch menschliches Gesetz. Was nicht seine Nachteile und Schattenseiten hätte. Das gibt es nicht. Wenn man selbstverständlich jede Entwicklung von der negativen Seite her sehen will, wird man ihr negative Seiten abgewinnen können. Ich sehe die Rassenfrage und die Betonung der Erkenntnis des Wertes des nordisch-fälischen Blutes, also des Hauptbestandteils des germanischen Volkes. Die sehe ich positiv an. Denn ich sehe in diesem nordisch-fälischen Blut, in diesen nordisch bestimmten Menschen, wie wir sagen, da sehe ich ja das Bindeglied, das all die Stämme zusammenbindet. Wenn Sie hier das Volk im Moseltal und oben in Ostpreußen das Volk im Masuren, hätten Sie nicht über Ihre Stammeseigenschaften hinaus das Verbindende des gemeinsamen nordisch-fälischen Blutes, dann wären sie sich wahrscheinlich fremd. Dieses Blut aber, das allein das Schöpferische ist, aus dem allein unsere Denker, Erfinder, Soldaten, Staatsmänner, Rechtslehrer, aus dem allein die Ingenieure, die Techniker, der ewig erfindende und organisierende Geist der arischen weißen Menschheit hervorsprießt, die aussterben würden, wenn dieses Blut einmal versickert ist oder vermischt ist und zu Tode gegangen ist. Dieses Blut ist es, was wir unter dem Wertvollen unseres Volkes verstehen, und dieses nordische Blut ist es, was den Bayern mit den Pommern, den Ostpreußen hier mit dem Mann der Westmark, den Schleswig-Holsteiner mit dem Mann der Steiermark zusammenbindet, was uns den Stempel aufdrückt, deutsches, germanisches Volk zu sein. In der Schutzstaffel wurde schon in den allerersten Jahren, im Jahre 29, das Hoheitszeichen der Reichsadler auf der Mütze eingeführt. Wir haben niemals irgendein Kennzeichen getragen, das den einzelnen SS-Mann als zu einem besonderen Stamme gehörig anführte oder kennzeichnete. Die Standarten, Sie mögen es als Äußerlichkeit ansehen, trotzdem, es war damals sehr wichtig. Die Standarten waren schon im Jahre 1929-30 durch Großdeutschland durchnummeriert. Denn die Standarten Österreichs und die Standarten in Danzig, die waren in dieser großen Reihenfolge drin. Die Standarte 10 war in der Pfalz und die Standarte 11 die war in Wien. Und diese Standarte 11 in Wien, die hat im Jahre 29/30 den Friedericus Rex als Parademarsch. Ich habe und wir haben sehr viel und eigentlich meistens Dinge getan, die nicht populär waren. Die eigentlich sehr viel dazu taten, um uns die Menschen abzuhalten. Und ich war immer darüber glücklich. Ich darf Ihnen sagen, die einzige wirklich gefährliche Zeit, die für die Schutzstaffel ihre Entwicklung sah, war nicht etwa das Verbot im Jahre 32, das ist A- und SS-Verbot, sondern die einzig gefährliche Zeit war der Februar und März 1933. Wo in dem Siegesjubel der Machtergreifung sehr viele einzelne Führer der örtlichen Einheiten, der Stürme und Sturmbanne, auf einmal von dem Begriff der Minderheit dazu übergingen, wegzugehen und nun aufzunehmen in Massen. Das war eine gefährliche Zeit. Und ich habe 2 Jahre gebraucht, um durch Anspannung des Dienstes noch größere Belastung, noch größere Forderungen, alle die, die nicht zu uns passten und die die Härte nicht hatten, sodass sie bei uns bleiben konnten, aus der Schutzstaffel wieder auszuscheiden. Alles das, was Konjunktur war. Nach der Machtübernahme im Jahr 1933, eines darf ich noch hinzufügen. Wir haben in unserer weltanschaulichen Schulung als Nationalsozialisten die Versammlung der Partei mitgemacht, geschützt und haben einen Ehrgeiz darin gesehen, als die treuesten und zuverlässigsten angesehen zu werden. Politische Schulung und weltanschauliche Schulung war gleich wichtig mit sportlichen oder körperlichen Ausbildungsdiensten. Wir haben uns niemals um irgendeine Tagesfrage gekümmert. Die Schulung der SS in ihren eigenen Schulungsabenden, der allgemeine SS vor der Kampfzeit, war genau wie die Erziehung der Waffen-SS seit dem Jahre 1933. Eine aus den Jahrhunderten kommende und in die Jahrhunderte gehende. Sie war eine zeitlos germanische, dem Reiche und dem Führer dienende. Ich habe mich immer auf den Standpunkt gestellt, wir müssen darüber herauskommen, dass uns von den gewissen kirchlichen Institutionen, dem deutschen Gehirn eingeprägte Bewusstsein, ach Gott, was sind wir für ein armes, traditionsloses Volk, bei uns zu überwinden, weil es nicht wahr ist. Das waren die Gründe und sind die Gründe, warum ich mich besonders nach der Machtergreifung um Vorgeschichte und viele Forschungsdinge angenommen habe. Ich darf hier etwas vorwegnehmen. Die Überzeugung nämlich, wir sind das älteste Volk. Ich habe einmal einem Priester in einer Auseinandersetzung, einem katholischen Priester in einer Auseinandersetzung gesagt, wie er sagte, was wollen Sie, Rom ist ewig. Ich sagte ihm, mein Herr, verzeihen Sie, es ist genau 1934 Jahre alt. Das war nämlich im Jahr 1934. Bei uns gibt es aber einen Pflug, der in Niedersachsen gefunden wurde, der ist 3000 Jahre vor der Zeitwende. Der ist 5000 Jahre alt. Und wenn Sie die Anlagen, das was der Spaten, die Spatenwissenschaft uns aus dem Boden, aus dem deutschen Boden wieder herausgräbt, wenn Sie die ansehen, dann ist es mit eurer Lehre, dass das ein faules, versoffenes und kulturloses Volk gewesen wäre, vorbei. Denn gerade die Anlagen hier am Rhein, wo der germanische Wall gegenüber dem Limes stand, die ermöglichen es uns festzustellen, dass nur ein mindestens in seinen Großstammesverbänden bis zum letzten organisiertes und staatlich bereits fundiertes Volk in der Lage war, diese Riesenbauwerke, deren Arbeitsstunden und deren Menschen, die man für diese Arbeitsstunden braucht und organisieren muss, wir nachrechnen können, um diese Riesenbauten zustande zu bringen. Wir stellten uns in der Kampfzeit und jetzt immer auf den Standpunkt, das, was wir manchmal in einem Jahr als furchtbar wichtig, furchtbar schwer, furchtbar mühselig ansehen, das ist ja im Ablauf der großen Geschichte unseres Volkes nur ein ganz kleiner Teil. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns irgendwie um eine Tagesfrage zu kümmern, wo wir, ich bitte das cum grano salis zu verstehen, oder uns irgendwie um eine Tagesfrage aufzuregen. Selbstverständlich, wenn jetzt im Krieg als Tagesfrage ein Abschnitt verteidigt werden muss, wird dort gekämpft bis zum letzten Mann. Bis zur letzten Patrone und wie ich Wert darauf lege, bis zum letzten lebenden Mann. Das ist auch eine Tagesfrage. Meine aber, ich sage eben, cum grano salis. Die SS wurde erzogen, dass sie nur dem Führer gehorcht. Was der Führer befiehlt, ist richtig. Der Befehl des Führers wurde schon in der Kampfzeit besinnungslos und bedenkenlos erfüllt. Es gibt nicht einen Fall in der Geschichte der SS, seit es eine SS gibt, wo wir untreu waren oder unzuverlässig. Der vom Führer eingesetzte Hoheitsträger wurde durch dick und dünn gedeckt und ihm wurde gehorcht und ihm wird gehorcht. Wer eingesetzt wird, interessiert den SS-Mann nicht. Das ist der Befehl des Führers, der entscheidet und danach wird gehorcht. Das sind Dinge, für die SS niemals zuständig war. Nach der Machtübernahme im Jahr 1933 hat die in diesem Sinn und in diesem Geist ausgelesene und erzogene SS Aufgaben übernommen. Es kam nun die schwierige Zeit, vor allem bis zum Krieg. Ich bin immer ein Freund der offenen Aussprache gewesen, wo es viele Reibungsflächen, viel Missverstehen zwischen SS und Polizei einerseits und Justiz andererseits gegeben hat und geben musste. Ich glaube, es wäre falsch und unser beider unwürdig, wenn wir das verneinen wollten. Ich weiß, dass die SS sehr oft und zwar gerade auch von den Bestmeinenden unter ihnen als böse Männer angesehen wurde, die die Rechtsgrundlage unseres Volkslebens und unseres Staatslebens ernstlich gefährden. Heute sind diese Zeiten, abgesehen von dem einen oder anderen Fall, in Großen abgeschlossen, vor allem durch das Verdienst ihres Ministers. Wir können heute rückblicken, oder Sie können sich heute rückblicken, ruhig von ihr erzählen lassen, und es wird Ihnen manches erklären, warum bin ich denn diesen Weg gegangen? Ich darf mit einem Satz ausholen. Sehen Sie, im Jahre 1918 habe ich als junger Fahnenjunker die Revolution erlebt. Ich habe die Bilder damals in Regensburg erlebt, die Unwürdigkeit, wo das Untermenschentum aufstand, die Jämmerlichkeit, in der ein alter, traditionsgebundener Staat der die besten Gesetze hatte, vor diesem Untermenschentum kapitulierte. Ich habe mich vor allem im Jahre 32, als der Endkampf mit dem Kommunismus kam, auf den Standpunkt gestellt, es so etwas kommt niemals wieder vor. Die einzelnen Staffeln in Deutschland hatten im Jahre 32, besonders im Sommer und Herbst, von mir den Befehl, es kann alles passieren in diesen Auseinandersetzungen mit der KPD und mit dem Bolschewismus. Eines aber passiert mir niemals, dass einer von euch zuerst an die Wand gestellt wird. Im Kampf mit dem Untermenschentum kommt es darauf an, dass dieses Untermenschentum niemals zur Ausübung des Terrors kommt. Dass die Lehre aller Revolutionen, und zwar aller Untermenschenrevolutionen, wer zuerst an die Wand gestellt wird, hat verloren. Gnadenlos. Vor allem dann das ganze Bürgertum. Der Bauer ist keiner, der sich auf dem Lande wehren kann. Besonders nicht im modernen Staat. Ich habe meine Männer damals gesagt, das kann sein, dass das an einem Ort irgendeine Schweinerei gibt. Wenn es aber losgeht, stellt ihr mir die Ersten von der KPD an die Wand. Und dann, wenn wir 20 Mann in einer Stadt sind, dann Gnade Gott, wenn wir jemals doch die Macht verlieren. Mit diesem Willen und in dieser Gesinnung bin ich im Jahre 33, 34 an die Gründung und Schaffung der geheimen Staatspolizei, damals die politische Polizei der einzelnen Länder, in Bayern, in Württemberg, Baden, Thüringen und wie die einzelnen Länder hießen, gegangen. Im Jahr 1934 übergab mir dann der damalige Ministerpräsident Hermann Göring, unser Reichsmarschall, in einer unerhörten Großzügigkeit die geheime Staatspolizei Preußen. Ich bin da rangegangen, zusammen mit unserem leider vor 2 Jahren ermordeten und gefallenen Oberoffizier Heydrich. Diesem so vielfach verkannten, ich möchte sagen, erst so richtig nach seinem Tode in seiner Größe erkannten Mannen. Wir haben allerdings das Untermenschentum und krimineller und politischer Art rücksichtslos angepackt. Es wurden die Konzentrationslager eingerichtet. Das Wort Konzentrationslager ist für viele, gerade für viele Menschen des Gerichtes und Rechtes, ein Schreckensbegriff. Ich sage Ihnen ganz offen, das soll nicht für die Menschen des Rechtes, aber für die Untermenschen draußen ein Schreckensbegriff sein. Ich kann erst nach dem Krieg die Zahlen einmal bekannt geben, mit welch geringer Besetzung an Polizei wir die innere Ruhe in Deutschland und in den besetzten Gebieten aufrechterhalten haben. Der Prozentsatz dieser Besetzung bezieht sich auf die Friedensbesetzung. Man sollte meinen, dass in einem Krieg, in dem 7 Millionen Ausländer als Arbeiter im deutschen Volkskörper drinnen wohnen, dass man da die Polizei gegenüber dem Frieden hätte verstärken müssen. Es wäre sicherlich richtig gewesen. Ich war nicht und bin nicht dazu in der Lage, weil ich aus der Polizei 25 Regimenter der Polizei gebildet habe, die in Russland, auf dem Balkan, in Frankreich, in allen Teilen Europas stehen und von denen im Durchschnitt 10 bis 15 in den schwierigen Krisen an der Front im Durchschnittsalter von 40, 42 Jahren in der Hauptkampflinie stehen und sich dort ausruhen. Die Prozentsätze sind nur ein Teil dessen, was ich im Frieden an Polizei in Deutschland zur Verfügung habe. Auch diese Zahl, das wird Ihnen jeder, der Einblick hat, bestätigen können, jeder Reichsverteidigungskommissar, jeder höhere SS- und Polizeiführer, auch diese Zahl sind nicht Frieden, Qualität, sondern es sind brave, alte, ausgediente Polizeibeamte, die wir als Gendarme oder die wir in die Stadt wieder einberufen haben. Wenn ich hier nicht gegenüber den Ausländern und gegenüber den Kriminellen und Asozialen in Deutschland ein ganz bewusstes Schreckmittel hätte, würde es in Deutschland, wäre es mit ein Grund, dass in Deutschland anders aussehe. Ich habe verboten, trotzdem viele meiner Mitarbeiter der Ansicht waren, wir müssten das deutsche Volk und das Ausland einmal aufklären, dass wir gar nicht so böse sind. Ich habe verboten, dass das während des Krieges geschieht. Als Beispiel darf ich Ihnen zum Beispiel mal Folgendes anfügen. Ich bin so dankbar, dass die Engländer, die Amerikaner, die Russen und vor allem die Juden so dumm sind, die Gestapo so riesengroß hinzustellen. Wenn die Leute so töricht sind, zu verbreiten, dass ich in Buenos Aires, sagen wir, 2.000, 3.000 Agenten hätte, dann kann ich denen bloß tief dankbar sein. Denn wenn ich dort 20 habe, dann kann ich Ihnen versichern, bin ich glücklich. Ich werde doch denen das nicht auf die Nase binden, dass ich es nicht habe. Es sind alles Dinge, die man nicht abmessen kann. Ich glaube aber, die Anschläge und Sabotageakte in Deutschland von den Ausländern gingen ins Unermessliche, wenn die nicht die Überzeugung hätten, Gottes Willen, hinter uns ist so ein Gestapo-Mann. Mach das Maul nicht auf, sei still, das hört irgendeiner, vielleicht ist der, vielleicht ist jener, jener, jener, vielleicht ist das ein Gestapo-Mann, also tu das lieber nicht. Ich habe allerdings auch Wert darauf gelegt, neben diesem für mich angenehm schlechten Ruf und für Deutschland nützlichen schlechten Ruf, eine tatsächliche Macht dahinter zu stellen, ein tatsächliches Können, und zwar ein wirklich fachlich bis zum äußersten und bestmöglichen erzogenes kriminalpolizeiliches Korps, sodass es uns doch im Ganzen, und dafür sind Sie ja die Fachleute und können es beurteilen, dass im Ganzen in Deutschland im 5. Kriegsjahr doch meistens möglich ist, Kriminalverbrechen oder Kapitalverbrechen in wenigen Wochen, spätestens in wenigen Monaten aufzudecken und aus diesem Volk von 90 Millionen mit 7 Millionen Ausländern den Täter herauszufischen und dingfest zu machen. Dass uns weiter mit auch heute nicht nennbaren, kann ich Ihnen bloß versichern, minimalen Zahlen an Sicherheitspolizei möglich ist, in den besetzten Gebieten wie in Frankreich, wie auf dem Balkan, in einem unerhört interessanten Spiel, das wert ist, nach dem Krieg einmal erzählt zu werden, und in unerhört mutigen Zugriffen dem Gegner Waffen, Munition und Agenten, die er absetzt, in manchen Gegenden total, in vielen Gegenden laufend und namhaft abzunehmen. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich heute als Anhaltspunkt Ihnen gebe, es sind viele tausend Gewichtstonnen an Sprengstoff und Waffen, die wir im sicherheitspolizeilichen Zugriff dem russischen, englischen und amerikanischen Gegner abgenommen haben. Viele tausend Gewichtstonnen. Ich bin damals im Jahre 1934 bewusst an die Schaffung der KZs herangegangen. Ich habe mir auch dabei etwas gedacht und habe, das darf ich als persönliches Bekenntnis einmal hier aussprechen, alle Dinge, die ich tat, versucht, nach meinem besten Gewissen und Wissen und Menschenverstand zu überprüfen. Ich habe niemals etwas befohlen, was nach meiner Überzeugung dem inneren Lebensrecht, was die Grundlage Lebensrecht unseres Volkes, was die Grundlage alles Rechtes, das geschrieben und im Gesetz festgelegt ist, sein muss und sein wird, was dem je widersprochen hätte. Jedes Volk, es kann das Beste sein, hat seinen Bodensatz und seine Hefe. Unser deutsches Volk, das im Verlauf von 3 Jahrhunderten aus dem Restbestand von 4 Millionen, die nach dem 30-jährigen Krieg übrig blieben, wieder herausgewachsen ist, hat auch einen Bodensatz. Er ist bestimmt nicht größer wie bei anderen Völkern. Er ist manchmal für uns als so hochstehendes Volk besonders gefährlich, weil er besonders aus dem Rahmen fällt. Er ist verständlich und erklärlich, weil durch dieses so wunderbare Land, das landschaftlich eine so unerhört schöne Heimat ist, der Sie jetzt gerade in einem der schönsten Teile sich aufhalten. Durch dieses Land, das so schön ist, das aber geografisch, geopolitisch und wehrpolitisch so unglückselig gelegen ist, mit seinen offenen Grenzen im Osten und im Westen, durch das sind durch Jahrhunderte hindurch Völker und Rassen aller Art aus Asien, aus dem Osten und aus dem Westen gezogen. Immer wieder wird aus dem sonst gesunden Schoß unseres Volkes im Erdgang und im Rätsel des Erdganges und des Liebesspieles immer wieder wird einmal ein dunkler Keim aufsteigen und Mensch werden. Diese Erkenntnis braucht uns nicht betrüben. Die rassehygienischen Gesetze, die der nationalsozialistische Staat geschaffen hat und deren Hüter sie, die obersten Richter, sind, werden hier für die Zukunft einen unerhörten Wandel bringen. Es wird der Großteil des Ungesunden und damit meist zum kriminellen und asozialen Neigen Blutes wird nicht mehr sich fortpflanzen, es wird nicht mehr geboren werden, dieses Leben. Trotzdem aber seien wir uns klar, dass nicht fassbar von diesen Gesetzen aus dem Bodensatz der Rassen und dem Zusammentreffen von diesen Keimen immer wieder auch in unserem Volk der Prolet, der Bolschewik und der Untermensch in Einzelexemplaren geboren wird werden. Auch in Jahrhunderten und in Generationen. So schön und so zukunftsreich die Rassegesetze, die rassehygienischen Gesetze der nationalen Gesetzgebung waren und sind, ebenso notwendig aber war es, die heutigen Träger der schlechten Anlagen, das kriminelle Untermenschentum, zu beseitigen und herauszunehmen. Es wurde nach einigen Jahren gesetzlich die Sicherungsverwahrung eingeführt. In den ersten Jahren 33, 34, 35, die maßgebend waren, wo ja im Jahre 33 die Partei in dem Lebens- und Existenzkampf mit der KPD, mit dem Bolschewismus stand, wer siegt auf der Straße? Da hatten wir nicht die Zeit, die Dinge abzuwarten. Wir haben hart zugefasst und hart zugeschlagen. Hat gnadenlos die Menschen weggeholt. Dann gingen wir aber, außer an das Einholen der Kommunisten, von denen die Idealisten nach einigen Jahren und einiger Zeit der Erziehung wieder entlassen wurden, gingen wir daran, das ganze kriminelle Volk hereinzuholen. Es ist eigenartig, dass nun heute dieses kriminelle deutsche Untermenschentum, was ich in den Konzentrationslagern noch habe, dass es im Gegensatz zum vergangenen Krieg nicht gegen den Staat arbeiten kann, das ist allerdings selbstverständlich, sondern dass es als positiver Mitarbeiter sich in die Rüstungsarbeit mit eingliedert und höchste Werte liefert. Eigenartig aber ist es und bemerkenswert, dass diese 40.000, 50.000 Deutschen, die auf ein Volk von 90 Millionen sehr wenig sind, die in den Lagern hier sind, dass das wieder das Unterführerkorps in den Lagern für die 5-6-mal so große Zahl an ausländischen Häftlingen, an Polen, Russen, Tschechen, Franzosen und dem Untermenschentum ganz Europas sind. Der deutsche Berufsverbrecher, der deutsche politische Asoziale, der ist der Kapo und der Führer für den Polacken, für die Kolonnen von Polacken und ähnlichem. Mit diesen Arbeitskräften leisten wir, das sei nur nebenher erzählt, pro Monat, ich bitte die Zahl vertraulich zu nennen, zu behalten, rund 35 Millionen Rüstungsstunden. Mit diesen Arbeitskräften haben wir jetzt zum 30. Mai rund 10 große unterirdische Fabriken in 7 Wochen fertiggestellt. Es war selbstverständlich, dass diese harten Zugriffe ohne gesetzliche Grundlage erfolgten. Ich weiß, dass das habe ich schon erwähnt, vielen schwer auf das Herz fiel. Aus bester Überlegung und aus anständigster Sorge. Zu gleicher Zeit aber, in derselben Zeit, in der wir als Schutzstaffel und als Polizei, die ja neu organisiert wurde, diese Zugriffe nur nach dem inneren Recht, das wir unserem Volke gegenüber haben und der inneren Verpflichtung vollzogen, zur gleichen Zeit haben wir in unseren eigenen Reihen immer wieder Recht geschaffen und haben uns selbst nach strengsten Gesetzen ausgerichtet. Ich glaube, es ist Ihnen nicht unbekannt, dass schon in den ersten Jahren oder seit es eine Schutzstaffel gibt, wir eine sehr harte Gerichtsbarkeit gegen uns selber führen. Wenn irgendwo ein Übergriff, wenn irgendwo eine Unanständigkeit geschieht und ich erfahre sie oder die zuständigen Vorgesetzten erfahren sie, wird zugegriffen. Ich dulde keine Urteile, die beschönigen. In der Disziplinargerichtsbarkeit nicht und in der Gerichtsbarkeit der Waffen-SS und Polizei nicht. Ich habe mich immer auf den Standpunkt gestellt, es wird in jeder Organisation Unwürdige geben, da es in allen Organisationen nur Menschen gibt. Es ist besser, wenn ich einen Unwürdigen ausstoße und das beim Namen nenne, als dass ich sage, um meines Rockes willen oder das können wir der Schutzstaffel nicht antun, dass da bekannt wird, dass dieser Mann bestraft werden musste oder dass er das getan hat und deswegen vertusche ich das. Wir haben das nie getan und werden es auch nicht tun. Sondern ich glaube, dass darin die größte Moral jeder Strafe und jeder Sühne besteht. Wir haben alle, Sie nicht als Richter und wir nicht als Polizei, den Ehrgeiz, jedes Vergehen und jedes, nehmen Sie es nicht juristisch wörtlich, schwere Vergehen oder Verbrechen, unbedingt zu erfahren, um es zu strafen. Den Ehrgeiz haben wir alle nicht. Sie sind genauso wenig glücklich über ein Todesurteil, was Sie sprechen müssen, wie wir, wenn wir hart zugreifen müssen und im harten Zugriff jemanden an die Wand stellen müssen. Sei er deutsch oder sei er auch ausländisch. Was wir tun, hat seine höchste Moral nur darin, dass die Urteile und dass die Strafen erziehend und abschreckend, belehrend und zurechtweisend für alle anderen wirken. Es ist besser, ich greife zur rechten Zeit einen Fall heraus, auch wenn mir 50 bekannt sind. Greife den heraus, das ist immer meine Richtlinie gewesen. Greife den heraus, der nach dem, möchte mal sagen, dem Herzen und dem Gemüt der wirklich schwerste ist. Also ich greife nicht einen Fall heraus, wenn ein alter Mann etwas getan hat und ein junger Mann, dann nehme ich lieber den jungen Mann. Oder ich greife nicht einen Fall heraus, Sommer- und Kriegswirtschaftsvergehen, wenn eine Frau, deren Sohn gefallen ist. Greife aber dann in der Gegend einen heraus, sagen wir einen jungen Menschen, der 30 Jahre ist, der UK gestellt ist, der nicht verheiratet ist, trotzdem er sich hätte verheiraten können, der also für sich so recht bequem lebt, wenn der etwas begangen hat, den packe ich. Und dann muss die Moral aber auch die sein, sonst hat die Strafe keine Moral, dass ich das überall bekannt gebe. Wir haben in der SS härteste Strafen schon im Frieden gehabt. Wir kannten schon im Frieden die Degradierung. Es sind bei uns auch hohe Dienstgrade degradiert worden. Vom hohen Führer, Oberführer oder Brigadeführer zum Mann. Und dann wurden sie ausgestoßen. Es hätte aber keinen Zweck gehabt und keinen Sinn, dieses harte und bedauernswerte Müssen, wenn nicht allen anderen das mitgeteilt worden wäre, damit sie wissen, dieses Schwert des Rechtes und der Sauberkeit ist gnadenlos. Also gehe nie einen solchen Weg, wo du von den inneren Gesetzen der Anständigkeit und der Ehre dich entfernst. In diesen Jahren wurde die Disziplinarordnung geschaffen. In ihrer Einleitung, da steht ein alter deutscher Rechtssatz, der aus der alten, richtig verkannten, von den Nichtfachleuten verkannten deutschen Fehmegerichtsbarkeit stammt. Damit wurde jedes ordentliche Gericht deutscher Art früher begonnen und beendet. Ich gebiete Recht, ich verbiete Unrecht. Wir haben viel uns mit Forschung befasst. So schwere Dinge, unangenehmster und für kulturell fühlende und denkende Menschen schwierigster Art hier durchführen mussten. Ebenso sehr haben wir uns auf der anderen Seite all dem hingegeben, was deutsche Kultur und deutsches Erbe an Schönem boten. Denn jedes Erkennen auf jedem Gebiet hat uns nur fester gemacht in dem Willen, dieses Erbe des Geistes und die Träger dieses Erbes, die deutschen Menschen, die deutschen Männer, Mütter und vor allem die immer wieder kommen müssenden deutschen Kinder zu schützen. Wir sind zur gleichen Zeit, wenn wir auf irgendein schweres Problem stießen, sei es die Homosexualität gewesen oder sei es die Abtreibung gewesen, immer auch von der positiven Seite daran herangegangen. Das weiß ich zu genau. Es genügt nicht, und das werden wir zusammen, Richter und Polizei, niemals zusammenbringen. Genügt nicht, dass wir irgendeinen Schaden in unserem Volkskörper nur von der negativen Seite, von der Seite der Strafe her angehen. Die positive Seite ist viel, viel wichtiger. Wurde ein solches Problem aufgegriffen, so besprach ich mich sofort mit den Stellen der Partei, sodass die Partei in ihrer volkserziehenden Schulung sich mit dem Problem belehren, schulen und erziehen befasste. Zu gleicher Zeit aber habe ich auch immer selbst versucht, etwas zu tun. Ich habe damals den Lebensborn geschaffen. Die Heime des Lebensborns. Weil ich mir sagte, ich finde es nicht recht, wenn man irgendein unglückseliges Mädel, das ein uneheliches Kind erwartet und das nun von allen herumgestoßen wird, wo alle Tugendbolde sich berechtigt, männlichen und weiblichen Geschlechts sich berechtigt fühlen, die herumzustoßen, sie zu verachten und sie schlecht zu behandeln. Ich kann es nicht richtig finden, wenn wir die bestrafen müssen, wenn der Staat ihr nicht wirklich die Möglichkeit zur Hilfe gibt. Wenn die dann besser dastehen, die dasselbe getan haben, was zu einem Kinde führen müsste, nach dem Gesetze der Natur und des Herrgotts, die lediglich modern, vorsichtig und schlauer waren, seien sie verheiratet oder nicht verheiratet gewesen. Wenn die dann tugendsam sind, die in der Ehe sorgfältig durch Jahre hindurch, durch ein Leben hindurch, dem Staat und dem Volk die Kinder verweigerten, aber als tugendsame Ehemänner und tugendsame Ehefrauen sich in die Brust warfen vor Entrüstung, weil eine Schwester desselben Volkes der Natur das Recht gab, was sie forderte, und dem Volke gab, was des Volkes war. In diesen Lebensbornheimen, die selbstverständlich wie alles, was neu ist, zunächst einmal mit einigen Kübeln Dreck und Eimern von Jauche begossen wurden. Sie wurden als Zuchtanstalten, so Beschälanstalten oder sowas ähnliches hingestellt. In diesen Lebensbornheimen, da haben wir eheliche und uneheliche Mütter von Anfang an aufgenommen. Im Allgemeinen ist das Verhältnis von ehelichen und unehelichen Müttern 60 eheliche Mütter zu 40 unehelichen, höchstens halb zu halb. Es wird jede Frau in diesem Heim mit ihren Vornamen angesprochen. Die eine ist eben die Frau Maria und die andere ist die Frau Elisabeth oder sonst, wie sie heißt. Wir in dem Heim untereinander wird nicht danach gefragt, sondern wir erziehen sie lediglich dort, behüten sie und schützen sie. Nehmen uns um die Mutter an, wir haben nur für eines kein Verständnis, wenn diese Mutter zu ihrem Kind nicht anständig ist. Ich habe mich zu dieser Maßnahme und ich habe mich zu meinem Befehl im Jahre 1939 nach dem Polenfeldzug, als feststand, dass wir in den Westfeldzug gehen mussten, nachdem die Engländer und Franzosen das Friedensangebot des Führers nach dem Polenkrieg abstießen und weg und ablehnten, habe ich doch dann den Befehl herausgegeben, der damals Staub aufwirbelte und der mir einige weitere Kübel und Eimer von Dreck einbrachte, wo ich sagte, jeder SS-Mann soll, bevor er ins Feld geht, ein Kind zeugen. Nach einigen Jahren jetzt bittersten Blutens des deutschen Volkes sind die Menschen, die die Berechtigung dieses Befehls, der ganz eindeutig und anständig war, einsahen, in die Hunderttausende und Millionen gewachsen. Ich bin ja zu den Dingen auch durch Erfahrung gekommen, durch Verstand und durch Erfahrung. Durch Verstand, weil die Natur es eben nun mal so eingerichtet hat, dass auch das wertvollste Erbgut in dem Augenblick für die Nation verloren ist, wo es nicht weitergegeben ist. Dass gerade der Träger des wertvollsten Erbgutes der tapferste Soldat sein wird und am ehesten fallen wird. Dass eine Nation, die in 25 Jahren zwei Riesenkriege durchmacht, nehmen Sie in dem einen 2 Millionen im Altreichsgebiet und ungefähr 600.000 bis 700.000 in der Ostmark, also zusammen rund 2,6 bis 2,8 Millionen, genau ich sage nicht feststehen, an Toten verloren hat, dass eine Nation sich das, wenn sie weiter leben will und wenn das Opfer der vergangenen Toten und der Toten dieses Krieges einen Sinn haben soll, sich diesen Aderlass der besten Zukunft nicht leisten kann. Die Erfahrung, die hat mir etwas noch den letzten Stoß gegeben, als nach dem Polenfeldzug ein Vater eines der gefallenen SS-Männer zu mir kam und sagte, ich möchte doch nachforschen lassen, ob sein Sohn nicht irgendein Mädel gehabt hätte, die von ihm ein Kind hat. Da habe ich mich mit dem ruhig zusammengesetzt. Und dann sagte er, ja, wissen Sie, ich habe hier großes Unrecht begangen. Ich habe meinem Sohn, den habe ich furchtbare Vorwürfe gemacht. Und ich war so dagegen eingestellt, dass er ja kein uneheliches Kind, ich habe ihm gesagt, du kannst mit Frauen ruhig etwas haben, bloß kein Kind. Und jetzt, sagt er, durch den Tod ist mir erst klar, wie furchtbar das ist, unsere Familie. Wir sind 400-500 Jahre alt, sie stirbt aus. Und dann sagte ich mir, das kann doch nicht der Sinn sein, dass erst dann, wenn die Besten unterm Rasen liegen, das berühmte Bürgerliche zu spät, ja, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir ja das anders angesehen. Und rein als Soldat und einer, der soldatisch denkt, die Rechnung, die habe ich schon im Jahre 1941 aufgemacht. Wenn Deutschland im Winter 41 eine Million Soldaten mehr gehabt hätte, dann würden wir heute in Moskau stehen und Russland wäre damals, als es sich nicht wehren konnte, entscheidend und endgültig geschlagen worden. Diese eine Million wäre da gewesen, wenn 2 Millionen Frauen, die nach dem Kriege keinen Mann hatten, die aber auch zu einem nicht unerheblichen Teil als Frauen blutsmäßig oder lebensmäßig gelebt haben, wenn 2 Millionen Frauen je ein Kind gebracht hätten. Und damit 1 Million Soldaten mehr da gewesen wären, dann wären die Hunderttausende, die nach 1941 fielen, die hätten wir uns sparen können. Ich weiß, dass alle diese Gedanken sehr schwer sind. Ich weiß, dass sie verstandesmäßig bejaht werden. Und Sie dürfen mir das nicht übel nehmen. Ich glaube, später wird man mir recht geben, dass wir in der Schutzstaffel den Mut hatten zur verstandesmäßigen Bejahung, die lebensmäßige Bejahung dazuzusetzen und ruhig eine Zeit lang einmal verkannt und beschimpft zu werden. In der Zeit nach der Machtübernahme hat die Schutzstaffel in ihren eigenen Reihen noch einige andere Dinge geschaffen, erzogen und Rechtssätze aufgestellt. Es gab dann das Grundgesetz der Heiligkeit des Eigentums. Wir haben bis zum heutigen Tag in unseren Kasernen keine Schlösser an den Spinden. Und es ist uns geglückt, sogar bei einigen unserer fremden Völker, wie den Bosniaken oder den Galiziern, das durchzusetzen und durchzuführen, dass der Spind nicht verschlossen ist und dass im Allgemeinen nicht gestohlen wird. Im Frieden bis zum Jahre 39 war das bei uns in einer Kaserne. Wenn ein Diebstahl vorkam, ich kann Ihnen sagen, da stand aber wirklich alles auf dem Kopf, dass so etwas überhaupt einmal im Monat möglich war. So war hier die Erziehung und so war hier das innere Rechtsdenken. Wir stellten uns auf den Standpunkt, es ist völlig gleichgültig, mein Lieber, ob du den Brief deines Kameraden ansiehst, der dessen geistiges Besitztum ist, oder ob du mir eine Zigarette nimmst, oder ob es 1 Million Mark ist. Die Tat ist dieselbe, denn das Eigentum deines Nachbarn, deines Kameraden, das ist heilig. Das Eigentum des Staates ist heilig. Der Krieg mit seiner kurzen Ausbildung mit jungen Menschen von 17 Jahren, 18 Jahren, mit Menschen, die als Staatsangehörige anderer Staaten zu uns kamen, hat manches schwierig gemacht, hat manches verwischt. Das große Sterben, das in unseren Reihen eingesetzt hat, lässt ja ganz praktisch gesehen ja kaum einen Bataillonskommandeur oder einen Kompaniechef älter wie ein paar Monate an seiner Stelle. Entweder er geht verwundet ab oder er stirbt, er fällt. Und Bataillonskommandeure sind heute jung. 28 Jahre wunderbare Führer im Kampf. Aber sie sind nicht lang genug an ihrer Stelle, um so erziehen zu können, wie wir im Frieden erzogen haben. Nur eine Frage des Krieges und trotzdem, trotz der Schwierigkeiten, trotz der nicht mehr so starken Auslese, wie wir sie im Frieden treiben konnten, trotz der fremden Völker, im Allgemeinen ist die Ehrauffassung auch in Bezug auf Heiligkeit des Eigentums dem großen Krieg angepasst in der SS ein sehr guter. Ein weiterer Befehl, der im Jahre 38, als die SS damals davor stand, die Bunkerlinien der Tschechen im September 38 zu stürmen. Wir sollten da an einer sehr schweren Stelle eingesetzt werden. Da habe ich dann ein Grundgesetz erlassen über den Schutz der Hinterbliebenen. Ich weiß, dass die Versorgung des Staates, des Reiches eine ausgezeichnete ist. Ich verlange von den Männern der SS ein, weil sie eine Auslese sind, das Kämpfen und das Sterben noch bedingungsloser. Wenn ich von ihnen aber das verlange, muss ich ihnen auch die Gewissheit geben, dass ihre Familie nun nicht vergessen ist. Denn die Menschen leben ja in dieser Gemeinschaft. Sie fühlen sich wohl in dieser Gemeinschaft der SS. Wir haben nun eingeführt, schon seit dem Jahre 38, das waren alles Dinge, die ganz selbstverständlich und unerkannt vor sich gingen. Wir haben eingeführt, dass wir uns um die Kinder kümmern, dass wir für die Erziehung der Kinder wirklich uns sorgen und bekümmern, dass die Frau, die Witwe im Allgemeinen auf kein Amt gehen muss, auf kein Büro, auf keine Behörde, das übernimmt ein SS-Kamerad. Sie wird an Weihnachten beschenkt, weil ihr Mann sie nicht mehr beschenken kann, beschenken wir sie. Zu ihrem Geburtstag, weil ihr Mann ihr keine Blume mehr schenken kann, schenkt die Schutzstaffel ihr die Blume. Weil der Vater das Kind nicht mehr beschenken kann, beschenken wir es. Sie ist weiter in dieser großen Sippengemeinschaft. Unsere Männer wissen aus innerster Überzeugung und in innerster Ruhe um das Schicksal, aus innerster Überzeugung der Weltanschauung und in innerster Ruhe um das Schicksal ihrer Angehörigen, warum sie so ruhig sterben. Eines darf ich noch hier Ihnen erzählen. Es ist die Umkehrung von Gedanken des Jahres 1914 bis 18. Im Jahr 1914 bis 18 sagte man, da soll mal ein Junge vorangehen, das ist sehr gefährlich. Und der Familienvater soll zurückbleiben. Heute ist bei uns, wir brauchen nicht die Beispiele immer von den Japanern zu holen. Das ist ja altarisches Denken. Heute ist es bei uns, dass es heißt, nein, du bleibst zurück, denn du hast noch keinen Sohn. Ich habe bereits drei Söhne. Ich sterbe nicht aus. Das darf ich in Anspruch nehmen. Bis zum Letzten im Sinne unseres Volkes, unseres Blutes und seiner Zukunft konsequent denken. Nun zu einem dritten Gebiet, die Waffen. Es fragt sich mancher, warum hat eigentlich die Schutzstaffel eine bewaffnete Truppe aufgestellt. Einer der Gründe war die Erkenntnis, eine Organisation, eine Truppe, die im Krieg, im Inneren der Heimat, unter allen Umständen die Ruhe aufrechterhalten muss, die in der Lage sein muss und in die Lage kommen kann, und das darf ich auch ganz unzweideutig aussprechen. Wenn wirklich irgendwo in Deutschland hervorgerufen, das wusste man ja damals nicht. Ich glaube nicht daran, muss ich Ihnen gleich sagen. Aber es ist gut, wenn man sich darüber klar ist. wenn irgendwo in Deutschland ein Feuerchen aufglimmen sollte. Wenn es aufglimmt und wenn es notwendig ist, werden wir es im Blut ersticken. Denn es ist besser, es sterben an einer Stelle 100 oder 1000 oder ein paar tausend Deutsche. Und das deutsche Volk hat seinen sicheren Rücken und gewinnt den Krieg, als es verlöre den Krieg. Einmal war es ja schon so geschehen, im Jahre 18. Ich war aber der Überzeugung, wenn eine Truppe in diese schwere Aufgabe hineingestellt sein soll, dann hat sie dazu nur das Recht, vor sich selbst und vor dem Volk, wenn sie draußen an der Front ebenso ihren Mann stehen. Es war auch eines ganz natürlich, gerade die Besten wären niemals in der Schutzstaffel geblieben, wenn sie während eines Krieges 2, 3, 4 und 5 Jahre hätten in der Heimat bleiben sollen, um die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Sondern sie wären weggegangen, um irgendwo an die Front zu gehen. Man muss sich auch weiter darüber klar sein. Das Volk nimmt nur dann einen harten Zugriff als berechtigt an, wenn er von Menschen durchgeführt wird, deren Blutopfer und deren Tapferkeit auch bei Ablehnung dieser Organisation selbst vom Gegner als unzweifelhaft festgestellt und anerkannt werden. Diese Ruhe und Ordnung, an die ich fest glaube, ich weiß, es wird uns hier nie etwas passieren, die aufrechtzuerhalten, kann nicht die Aufgabe der Wehrmacht, eines Heeres, einer Volksarmee sein, wie es im vergangenen Krieg war, und sie kann nicht die Aufgabe der Volksführung der Parteiorganisation sein, der Bewegung. Die Aufgabe der Bewegung, die zeigt sich ja in ihrer Größe. Denn durch die Erziehung der Partei und durch die Führung bis zur kleinsten Zelle, das stellen wir ruhig einmal fest, dadurch ja ist unser Volk im Lauf von 10 und 15 Jahren so vernünftig und so anständig geworden. Wenn aber irgendwo hervorgerufen durch Agenten, durch Fallschirmspringer, durch ausländische Arbeiter hart zugegriffen werden müsste und mit blutiger Faust etwas niedergeschlagen, so wäre das die Aufgabe der SS und Polizei. Sie ist nur dazu berechtigt und kann das, weil sie in 4,5 Jahren nunmehr vor dem Volk gezeigt hat, dass sie an der Front ebenso zugreift und gegen sich selbst ebenso wenig milde ist oder sich schont. Wie sie entstanden, die Waffen-SS? Im ersten Jahre 1933/34 nach der Machtergreifung wurden ein paar Bataillone gegründet und ins Leben gerufen. Die Leibstandarte Adolf Hitler in Berlin, ein Bataillon in München, ein Bataillon in Ellwangen, ein Bataillon in Nürnberg, ein Bataillon in Hamburg, eins in Arolsen. Aus diesen Bataillonen wurden dann die Regimenter der Verfügungstruppe. Im Jahre 35 wurden uns Standarten und Namen verliehen. Die Namen wurden damals 1935 gegeben und haben damals bestimmt nicht verstanden, unser Zukunftsprogramm auch dokumentiert. Das erste Regiment hieß Leibstandarte Adolf Hitler. Das andere Regiment hieß Deutschland und das dritte Regiment hieß Germania. Und alle fragten damals, komisch, Deutschland und Germania ist doch dasselbe. Genau dasselbe, das heißt doch Deutschland. Und wir sagten ihnen dann, nein, denkt einmal darüber nach, das ist nicht dasselbe. Damals, 1935, wurden die Namen Deutschland und Germania, Deutschland als der Kern eines germanischen Reiches, in den Namen der Schutzstaffel 3 festgelegt. Außerdem der Verfügungstruppe, zu der dann im Jahr 1938 ein viertes Regiment, nämlich das Regiment der Führer, die Standarte, die in der Ostmark aufgestellt wurde, dazu kam, ein Pionierbataillon, eine Nachrichtenabteilung noch dazu, gab es die Totenkopfverbände, geführt und ins Leben gerufen, erzogen von dem damaligen Gruppenführer Eike. Sie hatten die denkbar undankbare Aufgabe, die Wachen der Konzentrationslager zu sein und die Konzentrationslager zu führen. Man hörte von ihnen nur bei zwei Gelegenheiten. Einmal, wenn über die Konzentrationslager geschimpft wurde, und dann demgegenüber so merkwürdig divergierend, wenn am Parteitag diese strahlenden jungen Männer unter Papa Eike in den Totenkopfbataillonen am Parteitag ihren Parademarsch machen. Eine der besten Truppen, die damals schon Deutschland hatte. Eigenartig auch Folgendes: Dieser Dienst in den Totenkopfverbänden, der galt nicht als Wehrdienst. Die Männer kamen zu uns mit 17 Jahren, manchmal mit 16 Jahren, dienten bei uns 2 Jahre, dann wurden sie, es ist ja vorbei und deswegen möchte ich sagen, wollen wir nicht darüber diskutieren, dann wurden sie verständnislos einberufen zum Arbeitsdienst, 2-jährig gediente Soldaten, und dann wurden sie eingezogen zur Wehrmacht. Bei uns hatten sie, denn wir sind nur unter Schwierigkeiten, sind wir groß geworden. Einer hat uns immer geholfen, der Führer Adolf Hitler. Der mochte uns, der hat uns geholfen, wo er nur konnte. Sonst hat uns niemand geholfen. Haben nur Schwierigkeiten gehabt, aber nur. Die Männer hatten nicht einen Vertrag, auch nur für einen Tag. Wenn einer von denen im Jahre 35, 36 im Dienst verunglückte, der bekam keine Versorgung, denn er war ja ein Zivilist, der zufällig Uniform und Gewehr trug, aber eigentlich gar nicht dazu berechtigt war. Die Männer wurden eingezogen, dienten 2 Jahre, waren sehr bald Unteroffiziere und Feldwebel und hatten die Angebote, 12 Jahre zu bleiben und bestes Avancement zu haben. Es sind in den 3 Jahrgängen, in denen wir das erlebten, 95% der Männer zurückgekommen, als Feldwebel, die sie waren, als Rottenführer, als Gefreite, als die sie bei uns wieder eingestellt wurden, ohne Vertrag, ohne Sicherung, auf Treu und Glauben und aus Anständigkeit. Die, die das wussten, die haben eigentlich etwas übersehen. Wenn ich bei einem, auch wenn ich ihn nicht mag, so etwas sehen würde, dann würde ich sagen, Donnerwetter, das ist aber interessant. Es scheint, dass ich den falsch beurteilt habe. Denn das, was diese Jungs hier tun, das ist ja der größte Idealismus, den es gibt. Und Idealisten, die gehen ja nur irgendwo hin, wo irgendetwas anständig ist. Mit Terror können die doch nicht dazu gezwungen werden. Wenn Sie bei der Wehrmacht sind, Feldwebelangebot ab 12 Jahre, dann kann doch die SS Sie nicht terrorisieren. Die Formel stimmte doch nicht. Da muss doch etwas dahinter stecken. Es hat niemand gegeben, meine Herren, dem das aufgefallen wäre. Der Führer wusste das. Aber von den Außenstehenden hat es niemand gegeben. Da wurden wir weiter unter Schwierigkeiten groß. Im Polenfeldzug 8 Wochen vor dem Polenfeldzug gab ihr Führer den Befehl, aus Sicht ein Artillerieregiment aufzustellen. Das war im Mai. Bei einer Westwahlbesichtigung gab mir den Befehl, am 1. August steht ein Artillerieregiment Mob fertig. Wie Sie das machen, ist Ihre Angelegenheit. Wir sind mit dem Artillerieregiment, einer Aufklärungsabteilung, einer Flakabteilung dazu im Zentrum. Dann kam die Aufstellung, ich will mich kurz fassen, nach dem Polenfeldzug, zu dem Westfeldzug, der Divisionen, das Reich, in dem die Standarten Deutschland und Germania drin waren und der Führer, der Division Totenkopf aus den Totenkopfverbänden, der SS-Polizeidivision und einer Kavalleriebrigade. Nach dem Westfeldzug neue Divisionen, Kavalleriedivision, eine SS-Gebirgsbrigade, später SS-Gebirgsdivision, die seit 3 Jahren in Karelien steht. Dann der recht kühne Versuch, eine germanische Division aufzustellen, der geglückt ist, die Division Viking. Hier darf einmal erwähnt werden, es ist doch bemerkenswert, dass eine Division, die aus 7 verschiedenen Nationen bestand, im Kessel von Tscherkassy bei dieser allerschwersten Belastung so hervorragend sich gehalten hat. Für mich war es kein Wunder, das nahm ich als selbstverständlich an. Aber es ist immerhin bemerkenswert, weil man hier sieht, dass ein innerer Prozess geschichtlicher Entwicklung während des Krieges vor sich geht, den man außen vielleicht noch nicht so sehen kann. Kam dann die Division Prinz Eugen. In ihr wurden nicht SS-Männer, sondern die Volksaushebung der Volksgruppen des Banates und Serbiens und eines Teils der Volksgruppe in Kroatien von uns ausgehoben. Ich habe vom Führer ja den Auftrag, seit 5 Jahren die Volksdeutschen zu führen. Als mein Vertreter macht, führt das durch der Oberst Lorenz. Ich habe in dieser Eigenschaft als Führer dieser Volksdeutschen, der Deutschen im Ausland, also nicht der Reichsdeutschen im Ausland, sondern der Deutschen ohne deutsche Staatsangehörige, mit fremder Staatsangehörige im Ausland. Bei diesen Deutschen im Banat und in Serbien im Jahre 1942 die Volksaushebung verkündet. Und zwar die alte Grenzeaushebung. Tauglich ist jeder Mann vom 17. bis zum 55. Lebensjahr, der 2 Beine und 2 Arme hat. Andere Tauglichkeiten gibt es nicht. Wir haben dann daraus 20.000 Mann in dieser Volksaushebung, große und kleine, halbblinde. Es waren 4.000 Mann, die AV waren, darunter. Ausgehoben und zu einer Gebirgsdivision formiert. Der Mann, der das gemacht hat, ist ein Siebenbürger Sachse, ein alter ostmärkischer, später rumänischer Offizier, aber ein kerndeutscher Mann, der Gruppenführer und jetzige Obergruppenführer Flebs, der Kommandeur des 5. SS-Gebirgskorps, der alle diese Bandenunternehmungen, die der Wehrmachtsbericht in, und den Großteil dieser Bandenunternehmen, die der Wehrmachtsbericht in Bosnien und Kroatien bringt, führt und leitet. Später wurden dann eine weitere germanische Division, die Division Nordland und die Brigade Nederland aufgestellt, weitere Divisionen, Panzerdivisionen, Divisionen Hohenstaufen, Frundsberg, Götz von Berlichingen, dann jetzt eine Division Reichsmarschall, eine Division Reichsführer SS und dann europäische Divisionen. Der nächste Schritt wurde bereits gemacht. Deutsche, großdeutsche, germanische und europäische Einheiten. Es kämpfen zurzeit an den Fronten ein lettisches Korps mit 2 lettischen Divisionen. Eine estnische Division, die zweite, folgt demnächst. Demnächst eine galizische Division, die ist bereits fertig und rückt in den nächsten Tagen an die Front ab. Eine Bosniaken-Division in Kroatien,

Diese Dinge können sich erst nach dem Krieg grundsätzlich ändern. Ich habe die Übertragung des Amtes als Reichsminister des Innern durch den Führer im vergangenen Jahr auch nicht dahingehend angesehen, dass ich irgendwie jetzt Reichsreform oder etwas Ähnliches machen soll. Meine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass die Verwaltung, denn dieser Staat hat zwei, oder dieses Reich, besser gesagt, hat zwei Arme. Das eine ist der Arm der Bewegung, das andere ist der Arm der Verwaltung. Von dem Arm der Gerechtigkeit oder von der Institution der Gerechtigkeit und des Rechtes möchte ich in diesem Zusammenhang, wenn ich von den beiden Dingen spreche, nicht sprechen. Die Notwendigkeit oder die hohe Aufgabe weiß ich selbst am besten. Es war ja meine Aufgabe nur, dafür zu sorgen, dass diese Verwaltung jetzt während des Krieges unter Bombenschäden und allen Schwierigkeiten weiter tadellos funktioniert. Ich habe aber meine Aufgabe darin gesehen, bei Gleichbleiben der Organisation und der Form zu ändern oder zu verbessern, was jetzt im Krieg möglich ist. Das Beamtenkorps anzusprechen, ihm einen Chorgeist zu geben, ihm eine innere Sicherheit zu geben, dass an die Ehre und die Anständigkeit, das Pflichtbewusstsein und die Liebe zum Führer in all diesen im Grunde anständigen deutschen Beamten zu appellieren, vernünftig zu dezentralisieren und Aufgaben herauszugeben, wo es nur möglich ist. Damit am besten der Autorität des Reiches zu dienen, indem wir freudige Gaue und freudige Länder haben, die nicht in jeder Kleinigkeit und in jeder Unwichtigkeit, die wir in Berlin gar nicht richtig entscheiden können, zu verärgern, sondern diese Entscheidungen nach außen den Reichsstatthaltern oder Ministerpräsidenten, soweit sie noch da sind, zu geben. Oberpräsident. Die Selbstverwaltung zu stärken. Ich habe mir deswegen einen Mann der Selbstverwaltung, einen Gauhauptmann, Kreisel aus dem Sudetenland, hereingeholt. Ich glaube, dass hier im Frieden eine sehr fruchtbare Aufgabe für die Justiz und für die deutsche Selbstverwaltung, in dem zwischen Minister Tirak und mir in mancher Besprechung erwähnten Dorfgerichten und in der Dorfgerichtsbarkeit im Frieden erfolgen wird. Ich habe einige, und das sah ich als das Wichtigste an, ich habe einige Tagungen abgehalten, indem ich einmal die deutschen Oberbürgermeister zusammenrief, indem ich die Regierungspräsidenten zusammenrief, nachdem ich als in der ersten Tagung zu den Gauleitern im Oktober 1943 gesprochen hatte. Ich werde im Laufe dieses Jahres auch eine Anzahl von Landräten einmal zusammenrufen, um hier eben in der persönlichen Ansprache, in dem persönlichen ins Bild setzen über die und jene Probleme, fachmäßiger und anderer Art den Konnex zu schaffen und die gleiche Meinung, den gleichen Tritt über unsere Aufgaben und über das Gewinnen dieses Krieges hinauszugeben. Und nun darf ich zu einem letzten kommen. Zum Krieg. Ich möchte einmal sagen, warum werden wir den Krieg gewinnen? Dass wir ihn nicht gewinnen könnten, ist mir, trotzdem ich alle Krisen und alle Schwierigkeiten beim Führer im Hauptquartier in diesen 4,5 Jahren miterleben und kennenlernen konnte und kennengelernt habe. Der Gedanke, dass wir ihn nicht gewinnen könnten, ist mir nicht eine Sekunde gekommen. Ich habe die Überzeugung, dass wir in den vor uns liegenden Monaten in dem vor uns liegenden Jahreslauf von 12 Monaten bestimmt noch schwere Belastungen, viele Engpässe und viele Krisen durchmachen müssen, dass wir da noch hindurch müssen. Die Belastung kann aber so groß sein, wie sie will, das ändert an dem Gesetz, geschichtlichen und Schicksalsgesetz, dass dieser Krieg vom Führer und von seinem Volk gewonnen wird, nicht das Geringste. Warum werden wir ihn gewinnen? Als erstes und das als das Ausschlaggebende. Weil das deutsche Volk nach Jahrtausenden vom Herrgott das Geschenk des Führers bekommen hat. Weil der Mann da ist, der alles großsehend vorausgesehen hat, der niemals die Nerven verliert und verloren hat, der die Ruhe ist, der ein Verantwortungsbewusstsein und ein Verantwortungsfreude und ein Verantwortungswillen hat, wie neben ihm kein anderer, kein Feldherr und kein Staatsmann. Weil zweitens durch ihn und durch seine Bewegung unser im Kern so anständiges Volk so anständig erzogen und geführt ist. Weil wir drittens eine Wehrmacht haben, die bei allen Schwierigkeiten, die der rasche Aufbau vom 100.000 Mann her zu einer Wehrmacht von, wenn ich die Gesamtwehrmacht nehme, von über 10 Millionen tapfer und anständig im Mann, im Grenadier und im Offizier. Weil in dieser Wehrmacht jetzt im 4. und 5. Kriegsjahr die Wandlung vor sich gegangen ist, dass der deutsche nur Soldat erkannt hat, dass die politische Erziehung und weltanschauliche Schulung für den Mann und noch mehr für den Offizier lebensnotwendig ist. Wir gewinnen ihn, den Krieg, weil die innere Sicherheit im Gegensatz zum vergangenen Krieg gewährleistet ist. Und nun, meine Herren, wir gewinnen den Krieg mit seiner inneren Sicherheit, weil wir, und nun darf ich mit ein paar Worten zu Ihrer hohen Aufgabe kommen, in Deutschland einen Stand hoher und mittlerer und niederer Richter, ich meine damit verschiedenen Aufgabengebiete haben, die in diesem Volk mitleben, die Träger der Gedanken des Führers und der Weltanschauung sind. Man kann nur dann richten und wirklich Recht sprechen, wenn man über das die Kenntnis des Gesetzes hinaus zutiefst im Leben seines Volkes wurzelt und seinen Lebensrecht erkannt hat. Ich sprach am Anfang davon, die Grundlage alles Rechtes ist das Lebensrecht des Volkes, dem man angehört. Das, was für unser Volk Recht ist und ihm nützt, mag für ein anderes Volk Unrecht sein und ihm schaden. Das, was einem anderen Volk schadet, mag uns sehr recht und sehr nützlich sein. Das Recht ist abgesehen von den großen Linien, von den großen Gesetzen der inneren Anständigkeit, des ungeschriebenen Gesetzes der Menschen, wandelbar. Das, was im Mittelalter einmal notwendig war, ist heute nicht mehr notwendig. Das, was um 1900 nicht notwendig war, ist heute vielleicht ausschlaggebend. Ein Vergehen oder ein Geschehen, das jetzt im Kriege sich anhebt, sei es auf, nehme ein Beispiel heraus, sei es der Verkehr mit Fremdvölkischen. Das mag im Frieden, wo es in Einzelfällen erscheinen mag, gar nicht so wichtig sein. Es wird im Krieg, wo wir in der Masse überschwemmt sind und unsere Männer draußen sind, von ausschlaggebender Bedeutung für Leben und Reinerhaltung unseres Blutes sein. Die Divergenz, die dadurch in den vergangenen Jahren bestanden hat und da und dort bestand, weil das Recht, das in den Gerichten gesprochen wurde, andere Dinge betraf oder nicht die Kernprobleme oft betraf, die der politisch erzogene Soldat, vor allem aber die der politisch erzogene Parteigenosse draußen im Leben sah, die Jahre sind vorbei. Der Richter soll unabhängig sein in seinem Richtspruch. So tief aber, dann kann er unabhängig sein und wird es sein. Sei er verhaftet der Weltanschauung seines Volkes, verpflichtet den Gesetzen des Blutes seines Volkes, verpflichtet der Zukunft der Rasse seines Volkes. Ist das im Herzen in Ordnung, dann wird er auch mit bestehenden Paragraphen den Richterspruch finden, der dem formalen Recht entspricht und der dem Rechtsdenken des Volkes liegt. Und nun zum Ende meiner Rede. Heute sehen wir manches als schwer an, sehen manches als Problem an. Glauben manchmal, dass so schwer wie wir es haben, niemand vor uns hatte oder niemand nach uns haben könnte. Ich darf auch hier in diesem Kreis ein Schlussbild geben. Seit Jahrhunderten geht das Ringen des deutschen germanischen Menschen um das Reich. Es geht darum, im Kampf oft aller gegen alle, im Bösen wie im Guten, darum, dass wir ein Volk, ein Reich, ein Weltreich werden. Nach dem Tag, an dem der Waffenstillstand einmal sein wird, nach dem Tag geht unser Kampf um den Frieden an. Ich glaube, es wird eine noch verantwortungsvollere Aufgabe sein, den Frieden zu gewinnen, wie es selbstverständlich ist, dass wir den Krieg gewinnen. Und dann sind gigantische Aufgaben vor uns. Wir müssen die deutsche Volkstumsgrenze im Jahre 1939 100 Kilometer östlich Berlin praktisch war, der Reichshauptstadt lag. Rund um 500 Kilometer geschlossen und solide nach dem Osten hinaus. Eine Arbeit von 20 Jahren. Wir müssen weiter uns bemühen, unter der Anleitung des Führers als seine Gehilfen weise, mit fester und doch mit weicher Hand 30 Millionen germanischen Blutes aus den anderen Stämmen und Nationen ins Reich, in ein germanisches Reich deutscher Nationen hereinzuführen. Wir werden und mögen uns hier ein Vorbild und Beispiel nehmen an der Staatsweisheit eines Bismarck, der nicht einheitlich alles machte, sondern in Bescheidung und Staatsweisheit. Mit dem einen deutschen Bundesstaat den Vertrag schloss, mit dem anderen einen ganz anderen. Und der ein Werk schuf, ein Reich zusammenschmiede, das die Belastungsprobe des Jahres 1918 die 23 der schwersten Jahre überstand. Dann ein größerer kam und das Reich wirklich, Adolf Hitler, wirklich zum Reich der Deutschen, die nur dann in Pommern oder in Bayern, in Württemberg oder in Ostpreußen zu Hause waren, aber primär Deutsche waren, dann umgeschmolzen haben. Wenn wir dann dem germanischen Volk diese Basis von 120 Millionen Menschen unseres Blutes geschaffen haben, oder in demselben Zeitabschnitt, in dem wir das schaffen, in demselben Zeitabschnitt müssen wir, das verlangt die Geschichte von uns, schon an das nächste gehen, an die Ordnung Europas, in politischer, in wirtschaftlicher und in waffenmäßig, wehrmäßiger Hinsicht. Mit diesen 120 Millionen Germanen müssen wir dieses künftige Europa mit seinen rund 400-500 Millionen Menschen führen. Und wir müssen und werden, ich bin fest überzeugt, noch in diesem Krieg, abermals und endgültig uns die Äcker im Osten in Russland holen, die wir als militärisches Gasiv und die wir als Ernährungsbasis für Europa brauchen. Und in einer Wehr- und Interessen, militärischen Interessengrenze, die wir und die nach uns kommen, Jahrzehnt um Generation hinausschieben müssen, bis wir unsere Luftwarnstationen, ja heutige Begriffe und heutiges Denken unvorstellbar weit im Osten haben, bis wir die Luftwarnstationen so weit draußen haben, dass auch ein moderner Krieg und eine moderne in 50, in 100, in 200, in 500 Jahren kommende Auseinandersetzung das Reich dann schützen wird. Denn wir müssen uns darüber klar sein, es hat viele Vorstöße aus Asien gegeben, der letzte ist der unter Stalin. Es wird nicht der letzte geblieben sein und nach ihm, nach diesem Vorstoß, werden für unsere Nachkommen, unsere Enkel und Urenkel mindestens einmal so schwere Kämpfe kommen mit vielen hundert Millionen aus Asien, so wie wir es heute mit den Russen haben. Wir aber wollen alles dazu tun, um zunächst in den 500 Kilometer Gürtel, den wir deutsch-germanisch besiedeln wollen, den Pflanzgarten germanischen Blutes zu schaffen, um die Volkszahl unseres Blutes zu vermehren, denn sonst wäre alles umsonst gewesen. Und um militärisch, politisch und wirtschaftlich unseren Enkeln und Urenkeln eine Ausgangsbasis zu schaffen, die besser ist, wie wir sie im Jahre 1933 vorfanden. Denn wir mögen uns, wir, die wir so glücklich sind, heute zu leben, auch darüber klar sein, dass das Schicksal nicht so gnädig ist, einem Volk alle paar Generationen einen Führer Adolf Hitler zu schenken. Dass das ein Geschenk des Herrgotts ist, dass der Herrgott alle paar tausend Jahre, wenn eine Rasse und ein Volk es verdient, hergibt. Wir also, die wir in seiner Zeit leben, haben die wunderbare Aufgabe, im Frieden nun eine Basis für unsere Nachkommen zu schaffen, von der aus sie sich ihres Lebens erwehren, das Reich mehren können, und künftige Großauseinandersetzungen mit asiatischen Vorstößen siegreich abwehren können. Wenn man all das sieht, was wir in deutscher Vergangenheit und in germanischer Vergangenheit erlebten und was vor uns ist, dann, meine Herren, glaube ich, ist es nicht schwer, die heutige Zeit zu bestehen. Das letzte Jahr oder die letzten Jahre dieses Krieges in Anstand, in Pflichterfüllung, mit besten Nerven und vor allem kompromisslos und hart, jeder an seiner Stelle seine Aufgabe erfüllen, als Soldat der Waffe, als Träger der Weltanschauung, als Soldat des Rechtes, einem Manne dienend, dessen wir uns würdig zeigen wollen, dem einen Führer Adolf Hitler. Reichsführer, wir danken Ihnen. Sie haben von der SS gesprochen, von den Aufgaben Ihrer schwarzen Männer, von Ihrer Ehrenauffassung, von Ihren inneren Verpflichtungen, von den Gesetzen, unter denen Sie lebt. Sie haben von den Aufgaben dieser Männer gesprochen, von den Werten der Macht, die Sie aufgebaut haben. Sie haben damit gezeigt, welchen inneren Gesetzen Sie gehorchen. Es sind das uraltgermanische Werte, die hier wieder zum Denken und zum Handeln gekommen sind. Sie haben damit aber letzten Endes von sich gesprochen, über Ihr Lebenswerk. Sie haben Worte gefunden über die Aufgaben meiner Richter. Sie haben Worte gefunden, die zeigen, dass Sie innerlich verbunden sind den Gedanken des Rechts und des Rechtsstaates. Ich habe Ihnen, als ich Sie bat, am 17. April in München vor uns zu sprechen, und auch heute wieder gesagt, Sie werden hier Männer finden, die Ihnen aufgeschlossen sind. Welche Wandlung auch in meinen Männern vor sich gegangen sind, das zeigt Ihnen die Kundgebung, die Sie eben persönlich in Anspruch nehmen konnten, den Beifall, den Sie gefunden haben. Denken Sie zurück. Wäre das vor 2 Jahren noch möglich gewesen? Nicht. Sie sehen hier Männer vor sich, die im 70. Lebensjahr stehen, bis hinunter in Anfang und Mitte 40. Männer, die samt und sonders irgendwann mal mit der Waffe was zu tun gehabt haben. Männer, denen nur eine Führung gefehlt hat, deren Herz immer deutsch und gerade und anständig war. Und seien Sie überzeugt, ich weiß, dass Sie mit dem Führer auch über diese Kundgebung sprechen werden. Seien Sie überzeugt, dass Sie die Worte, die ich eben gebrauchte, mit reinem Gewissen dem Führer vermitteln können. Hier steht eine Justiz, deren Aufgabe erkannt ist und die weiß, was sie dem Führer und was sie dem Volke und was sie dem Kampfe um den Sieg schuldig ist.